Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern und wir begrüßen an dieser Stelle direkt all diese ganzen neuen Hörer, die jetzt hier rüberkommen vom Mordlust-Podcast. Und die sich dachten, oh, jetzt nach so einer schönen kulturell ansprechenden Runde, geben wir uns mal, was die zu sagen haben und jetzt werdet ihr gleich schockiert. Bei uns kommt nämlich nur Müll. Ja. Wir haben ganz viele Müllthemen jede Woche, aber das wird heute besser, denn Paulina und Lara von Mordlust sind da. Ach nee, du heißt gar nicht Lara. Hallo, ich bin Laura. Ach so. Den Witz verstehen nice eigentlich. Die haben das bei sich bestimmt rausgestellt. Ich wurde gerade Robert genannt bei den. So gut sind die Mädels vorbereitet. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Fälle bei Mordlust so recherchiert sind. Von Laura, aber eigentlich wäre das ja gar nicht passiert, weil uns verbindet ja so eine langjährige Podcast-Freundschaft. Das stimmt, ja. Ja, wir kennen uns schon ewig. Also, Robert war mit mir im Kindergarten. Ja, auch damals hieß sie schon Robert. Das ist für niemanden lustig jetzt gerade. Ja, ich habe nicht gesagt, langjährige. Nein, du hast Podcast-Freundschaft. Ja, aber Podcast-Freundschaft stimmt ja auch. Also wir haben uns ja kennengelernt auf so Podcast-Events. Und dann haben wir eine langjährige Podcast-Freundschaft begonnen. Laura und ich waren auch schon mal als Gastauftritt in einem Video, was Robin mal aufgenommen hat. Da hört man uns im Hintergrund kreischen, während wir ins Bällebad springen. Oh ja, tut mir auch leid an dieser Stelle. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass du aufgezeichnet wurdest. Und Paulina war super peinlich, dass ich da so laut geschrien habe. Das war auf der TinCon von irgendeinem Magazin. Und die haben mich da interviewt. Und im Hintergrund hörst du halt nur... Ja. Ja, aber so das ist so ungefähr klingt das auch im Mordlust-Podcast, genau, den ihr gerne mal vorstellen könnt. Was macht ihr denn überhaupt? Und warum seid ihr hier? Ja, wegen unserer Podcast-Freundschaft, wie du schon gesagt hast. Und in unserem Podcast reden wir über True Crime, über wahre Kriminalfälle, die erzählen wir nach und diskutieren dann über gesellschaftliche Themen, die diese Fälle so mit sich bringen. Zum Beispiel, was habt ihr so für Fälle? In der nächsten Folge reden wir über Schuldfähigkeit. Und da haben wir dann zwei Fälle, wo das Thema war, zwei verschiedene Fälle und reden dann so ein bisschen über die Fallstricke, die Schuldunfähigkeit mit sich bringt. Genau, was das bedeutet, aber auch, was ist eigentlich Schuld? Ja, wir waren ja gerade bei euch und haben jetzt schon eine Folge aufgenommen und haben über ein paar Fälle gesprochen. Und der wahre Grund, warum ihr hier seid, ist, dass ihr uns im Spotify-Ranking überholt habt. Wir brauchen die Leute. Ich hoffe, die haben jetzt nicht alle abgeschaltet direkt am Anfang. Nee. Ja, ich kann mal kurz unsere Themen vorstellen, die wir jetzt heute machen. Ich finde übrigens super interessant, wenn ich da drüben auf die andere Seite gucke, sehe ich zwei vorbereitete Damen. Ja, die haben mehr Notizen als wir zu unseren Themen. Ja. Die haben wir nämlich ausgetauscht vorher. Und deswegen läuft es bei uns halt auch so gut. Wir sind sehr vorbereitet. Ja. Da kommen die ersten. Ist das unser Fehler, Shades David? Gedroppt. Das sind schon die Allüren. Ja, gut. Ich stelle mal kurz die Themen vor. Mhm. Und zwar haben wir einmal unsere Überschrift der Woche, mit der wir gleich mit euch diskutieren wollen. Wir haben News zu Twitch, eine Plattform, die Laura vorher überhaupt nicht wusste, dass sie existiert. Paulina auch nicht. Wir haben einen YouTuber, der sich umgebracht hat. Wir haben ein YouTube-Festival, ein neues, nachdem das so toll schon funktioniert hat in der Vergangenheit. Genau. Und ein Dieter Bohlen-Interview, das es nie gegeben hat. Das ist, glaube ich, der Aufreger der Woche in der YouTube-Welt gewesen. Tatsächlich planen wir dieses Ding, was wir hier machen, jetzt gerade ja schon ein bisschen länger, weil ihr beide immer sehr beschäftigt seid. Und da dachte ich immer so, Mensch, hoffentlich haben wir in der Woche, wo ihr da seid, irgendwie geile Themen. Ja. Haben wir auf jeden Fall. Haben wir. Ja. Aber jetzt kommt erstmal. Bevor wir damit loslegen. Und jetzt bitte Vorhang auf für die Robin-Blase-Show, denn wir haben heute was richtig Schönes für euch. Und zwar zu unserer Überschrift der Woche, die ich im Internet gelesen habe. Und zwar hat der Dalai Lama gesagt, eine moralische Instanz, würde ich sagen. Jemand, zu dem man aufschauen sollte, Mann oder Frau, hat gesagt, das ist die Überschrift, Dalai Lama says, if a woman succeeds him, she should be attractive. Ja. Warum ist das so? Warum muss sie attraktiv sein? Also hat er das Bild. Damit die Leute auch Lust haben, ihr Gesicht anzugucken, wenn sie was erzählt. Und der Dalai Lama denkt, dass er da ein tolles Gesicht hat, der ein Vorbild ist. Ja, der ist einfach auf der also Skala. Entschuldige mal, hast du dir den mal angeguckt? Wie schön der ist. Der hat doch schon was irgendwie. Ja. Aber ich glaube, es ging in dieser Überschrift darum, dass er vor ein paar Jahren mal genau das gesagt hat, dass er ich glaube, er hat sogar gesagt, er würde keine Frau wollen als Nachfolger, es sei denn, sie ist schön, denn Frauen würden nicht ernst genommen werden, wenn sie nicht schön sind. Das ist irgendwie, glaube ich, der Kern der Aussage gewesen. Was sagt ihr denn dazu? So, jetzt die perfekte Gelegenheit, David, dass du so ein tolles Kompliment machen kannst, wie damit habt ihr beide ja noch eine Chance, Dalai Lama zu werden, oder? Oh. Du kennst David schon zu. Ja. Moment, du machst das gerade selbst und willst mir das in den Mund legen, weil ich normalerweise der Trottel bin, der sowas macht. Ja. Ne? Aber damit habe ich gerechnet und mache das nämlich extra so nicht. So. Ich finde ja spannend, dass der Dalai Lama sich selber als Feminist bezeichnet. Tut er das? Ja, hat er einmal gesagt. Und eigentlich möchte er ja auch, dass Frauen eine höhere Stellung einnehmen, auch gerade im Buddhismus. Aber nur, wenn sie schön sind. Und er hat doch auch gesagt, dass die sich auch Make-up auftragen sollen. Ja. Ja, also Dalai Lama ist nicht mehr cool. Ist das nicht so, dass es sowieso schon so einen Nachfolger gab? Der wurde aber von China entführt oder so. Gab es da nicht so eine Geschichte, dass die irgendwie seinen Nachfolger geklaut haben? Boah, da bin ich voll raus. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, da lese ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist, sondern wird quasi so ein Nachfolger, der quasi irgendwie Wiedergeborene, bla bla bla, wird irgendwie bestimmt und das ist dann meistens ein Kind. Und das ist ja, dadurch, dass sie ja aus Tibet kommen und das mag China nicht, dass man sagt, dass es das gibt, Tibet, haben die den dann geklaut oder so. Ja, keine Ahnung. Wir haben nicht recherchiert im Gegensatz zum Mordlos-Podcast. Wir haben aber einen Fall, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Nur ganz kurz, aber die Neuigkeit war doch eigentlich, dass er das jetzt zurückgenommen hat, oder? Nee. Doch. Er hat das eigentlich nochmal. Ja, genau. Also, er hat versucht, das zu relativieren, aber hat es ja im Grunde genommen nicht. Hat nochmal so das typische, ich entschuldige mich dafür und finde es aber und doch eigentlich doch nochmal wieder. Und bin dann trotzdem nochmal scheiße in der Entschuldigung. Aber ich meine, irgendwas scheint ja bei ihm auch sonst nicht so. Er hat ja auch sich zu anderen Themen geäußert und die waren ja auch alle so ein bisschen fragwürdig. Zum Beispiel auch zur Flüchtlingspolitik hat er sich geäußert und da meinte er, Europa sollte schon die Flüchtlinge aufnehmen und dann weiterbilden, ausbilden, trainieren und dann zurückschicken. Und damit suggeriert er irgendwie, dass trainieren. Nur... Ja. Die sollen sich mal schminken und dann sie zurück in ihr Land gehen. Und dann suggeriert, dass zu uns nur Leute kommen würden, die nicht ausgebildet sind und wir möchten dann gerne die Ausgebildeten zurück in den Krieg schicken. Also... Ich würde mit ihm darüber sehr gerne reden und lieber Dalai Lama, falls du das hörst, wir haben auf unserer Tour noch Plätze für Gäste. Ich glaube, wir haben in Köln und Hamburg haben wir schon Leute, die werden wir dann demnächst bekannt geben. Aber wenn du zum Beispiel nach Stuttgart zu uns kommen willst oder wir machen es in Nepal zum Beispiel oder Tibet. Ja. Da hat er noch eine Chance, das zurückzunehmen, klarzustellen. Klar, dann könntest du bei uns auf der Bühne das nochmal klarstellen. Wir haben auch nur schöne Zuhörerinnen. Das ist also für dich auch ein Augenschmaus, bei uns auf der Bühne zu stehen. Die Tour-Tickets gibt es jetzt auf tickets.lesterschwestern.com. Sehr schön. Hashtag Werbung. Jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Thema. Zu einem richtigen Festival. Und nämlich eins, das wird fetter als die Tour der Lesterschwestern, nämlich das YouTube-Festival von Markus Söder. Ja. Der hat gesagt, nach Rezo, ist geil, dass das immer noch Thema ist. Habt ihr das mitbekommen mit Rezo? Nee, wer ist das? Naja, muss man schon auch fragen. Ne? Also wenn ihr nicht wisst, dass Twitch existiert. Ihr hättet vorher nicht Rezo. Rezo kanntet ihr vorher aber nicht, oder? Ich kannte den vorher nicht. Nee, vorher nicht. Und was habt ihr so mitbekommen zu dem Thema? Ich musste einen Beitrag fürs Fernsehen darüber machen. Ich musste mir deshalb das ganze Video angucken. Alle 45 Minuten oder 55? Ja. Ja, ich habe auch das ganze Video gesehen und vor allem habe ich jede Markus-Lanz-Sendung dazu gesehen, der immer wieder seine Politikergäste fragt, ob sie denn das ganze Video gesehen hätten, um zu überprüfen, ob sie sich denn jetzt auch mit der Jugend wirklich auseinandersetzen, was Markus Söder ja offenbar tun möchte. Der möchte das tun und zwar hat er gesagt, weißt du, wie wir diese ganzen YouTuber dazu kriegen, dass sie aufhören, über uns zu lästern, uns zu bashen. Ja, wer es nicht weiß, übrigens Markus Söder, CSU, Bayern. Der möchte das in Bayern auch fett machen, damit die Leute in Bayern, die ganzen jungen Leute halt sagen, ja geil, CSU finde ich super. Indem er ein YouTuber-Festival veranstaltet. Mhm. Eine Sache, die es noch nie gab. Ach nee, warte mal, wisst ihr vielleicht nicht. Es gab sowas schon mehrfach, unter anderem die Videodays, das war so das bekannteste. Die wurden verkauft und sind im selben Jahr, in dem sie verkauft wurden, pleite gegangen und haben dann nicht mehr stattgefunden. Das war immer in Köln in der Lanxess Arena, haben die dann in so einem großen Kreis um die große Arena haben sich diese ganzen Influencer aufgestellt und dann sind da die Kids wirklich reingekarrt worden, haben dann sich abgearbeitet an denen. Also ich weiß noch, ich habe da zum Teil, ich war auch einmal da, du glaube ich auch. Ein paar Mal sogar. Ein paar Mal, ja. Ich habe es nicht ausgehalten, noch ein zweites Mal hinzugehen. Und dann standen die da 94 Stunden an, um dann ein Autogramm zu bekommen. Und in der Halle, in der großen, ist dann das tatsächliche Schmierentheater passiert. Da haben dann ich glaube, die Lochis auch ihren ersten Auftritt ganz gehabt. Viele Ape Crime, Leute, ich glaube, Alberto hat gebeatboxt. Also da hat jeder durfte irgendwas machen. Ich war nicht so mal Clemens Alive auf der Bühne. Ja, Clemens Alive hat gebeatboxt auf der Bühne. Also es ist einfach quasi YouTuber, die nicht so nichts wie können. Wir tolle Live-Shows machen können, genau. Sondern die einfach quasi ja normalerweise davon leben, dass sie sehr viel schneiden, eben auf der Bühne plötzlich Entertainer werden sollten. Und das hat oft nicht so gut funktioniert, aber viele Kids haben trotzdem viel Geld dafür ausgegeben, dann meistens mit ihren Eltern, die so in den hinteren Reihen standen und völlig gelangweilt da 12 Stunden in der Hitze standen. Und ja, das hat nicht so gut funktioniert und dieses Event gibt es nicht mehr. International gibt es das noch, also die VidCon, das war so die Inspiration davon, die gibt es auch immer noch, findet auch jetzt wieder statt in Los Angeles oder in der Nähe von Los Angeles. Und aber so YouTube-Festival in Deutschland hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Vor allen Dingen will er ja nicht nur ein Festival machen, er möchte auch einen Preis ausloben. Genau, er hat nämlich auch gedacht, nachdem der Webvideopreis ebenfalls ein nicht unbedingt erfolgreiches Konzept beim letzten Mal, hat er gedacht, jetzt, das müssen wir auch in Bayern machen und wir müssen den YouTubern einen Preis geben. Und dann denken die sich, geil, die Politik hat mir einen Preis gegeben. Jetzt. Und den verlieren sie dann auch beim Umzug wahrscheinlich. Und das, wir hatten vor, hast du das auf Wikipedia gelesen? Wir hatten vor ein paar Wochen über den Deutschen Computerspielpreis gesprochen. Und da ist es so, das Ding ist komplett von der Politik infiziert. Das ist irgendwie gesponsert. Finanziert, wolltest du, glaube ich, sagen. Ja, das Deutsche Verkehrsministerium steckt da nämlich mit drin und es sieht so aus, dass hauptsächlich Politiker zu Wort kommen. Dorothee Bär zum Beispiel steht dann auf der Bühne und macht die Dorothee Bär-Show daraus. Und der Deutsche Spieleverband hat sich darauf eingelassen, weil sie durch diese Lobpreisung der Politiker auf dieser Show hoffen, finanziert zu werden. Jetzt war diese Woche der. Werden sie auch. Das gesamte Etat, also dieser Preis ist dotiert. Das ist eine Frage, ob Markus Söder das auch machen möchte. Wenn ja, ruf mich an, Markus. Und zwar, da geht es um Hunderttausende von Euro, die sozusagen als Finanzierung gesehen werden, also quasi fürs nächste Spiel. Leute, die da einen Preis gewonnen, kriegen richtig viel Kohle. Jetzt aber nicht mehr. Also das, diese Woche zusätzlich zu diesem Preis sollte es noch eine weitere Förderung geben von irgendwie 50 Millionen Euro. Das wurde jetzt gestrichen. Ob da der Computerspielepreis auch dabei ist, weiß ich gar nicht. Ja, den werden sie nicht streichen, weil das ist ja immer noch die Werbeveranstaltung für das Verkehrsministerium. Ja. Und das ist genau das Ding, was ich dann bei sowas kommen sehe, dass dann Markus Söder als Redner auf der Bühne steht und dann sagt, so, und jetzt kommt hier mein Kumpel Rezo, wir haben vorhin nämlich ein Selfie zusammen gemacht, wir sind so dicke Homies und dass dann halt mehrere sich auf dieses Schmierentheater einlassen. Und beim Computerspielpreis ist es so, dass sich die tatsächlichen Preisträger total verarscht fanden. So, die haben das Gefühl gehabt, es wurde von Ina Müller dieses Jahr auch moderiert, die dann sagte, Gamer, ihr kommt doch sonst gar nicht aus euren Löchern raus oder sitzt doch nur im Keller. Das heißt, du hast einen Preis bekommen und wurdest dafür auf der Bühne verarscht, hast weniger Redezeit bekommen als die Politiker, die vorher ihre Werbeshow daraus gemacht haben. Und deswegen war das ein richtiger Fail. Und sowas sehe ich bei sowas kommen. Aber ich glaube, also, ne, das wird niemals passieren. Dieser Show, die abgezogen haben, wird sich kein einziger Influencer da blicken lassen, es sei denn, es gibt Kohle dafür. Aber das ist das Ding, die müssen diesen Preis sortieren und ich freue mich so darauf, ich hoffe, es findet statt, weil das gibt uns mindestens eine ganze Folge. Ja. Stimmt. Die Spezialfolge der Lästerschwestern vom Markus Söder Festival. Das wird so gut. Also wir können davon ausgehen, dass wenn ihr nominiert werden würdet, dass ihr da nicht auftauchen werdet. Ich gehe da auf jeden Fall hin. Wenn da Geld Kohle fließt, bin ich auf jeden Fall da. Also wir gehen da auf jeden Fall hin und David kann dann den Preis 2 Jahre später wegwerfen. Ja, ich habe ja meine Webvideopreise weggeschmissen und habe vor, das jetzt mit jedem Preis zu machen, den ich bekomme. Und das möchte ich dann natürlich auch mit Markus Söders. Ja. Der heißt dann auch so, der Preis. Aber was sind eure Meinungen? Der Söder des Jahres oder so. Also kriegt man damit junge Menschen? Nee, aber eigentlich sich digital besser aufzustellen, die Idee ist ja jetzt schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt auch bei der CSU angekommen. Ja, genau. Man hat irgendwie eher das Gefühl, dass er das jetzt machen will, aber nicht wirklich, weil er YouTuber respektiert oder weil er denkt, ja, das, was sie machen, wäre in irgendeiner Weise cool, sondern er denkt, er muss es jetzt machen, damit er seine jungen Wähler nicht verliert. Also das ist einfach nur das Gefühl, was ich habe, kann ja auch falsch sein, mein Gefühl, aber zum Beispiel wollte er ja auch die Filmförderung und so weiter, wollte der da mehr Geld reinstecken und ins Filmfest München, was ja am Donnerstag anfängt, da hat er auch letztes Jahr schon gesagt, das will er ganz groß machen und wie die Berlinale und das werden wir dann am Donnerstag sehen, ja, wie viel da noch von also übrig bleibt. Sind denn auf euch mehr Politiker jetzt zugekommen seit Wieso? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Politiker und aber auch vor allem klassische Medien, die dann versucht haben, das irgendwie so zu verknüpfen und YouTuber und Politiker zusammenzubringen. Ich glaube aber, dass es halt... Sind auf dich Politiker zugekommen? Tatsächlich nicht bei Wieso, aber bei Artikel 13 sind viele Politiker auf mich zugekommen. Mhm. Aber das, was ich, glaube ich, am faszinierendsten finde an diesem Ding, ist, dass es wieder mal zeigt, dass das nicht verstanden wurde, dass es nicht darum geht, Wieso glücklich zu machen und zu sagen so, hey, lass. Unsere Politik ist zwar scheiße, aber hier aber bekommt ihr dieses Festival hier. Geil, und dann Rezo, ja geil, endlich habe ich mal ein Festival, auf dem ich irgendwie meine Musik irgendwie machen kann und so, das ist voll cool, hätte ich ja sonst nicht. Die Natur geht zugrunde, aber ich habe wenigstens einen Preis, wo ich sie reinstelle. Genau, aber das Ding ist, Rezo ist ja wirklich nur ein Symptom des Problems. Die Leute haben das Video nur so viel geguckt, weil er was angesprochen hat, was alle sozusagen unter den Fingernägeln brennt und das zumindest Problem in ist, Teilen, ja. In Teilen zumindest, ja, aber das Problem ist die Politik dahinter und nicht, dass das Problem, dass Jugendliche sich aufregen, wäre nicht weg damit, ja, wenn YouTuber plötzlich sagen würden, Politik ist mega geil, danke für den Preis. Ja, ich glaube auch nicht, dass sich das irgendein YouTuber auf dem Rücken schnallt, sich da irgendwie neben die CSU zu stellen. Du kennst die YouTuber. Die Jüngere, nicht. Also, die noch nicht so viele Abonnenten haben, vielleicht schon. Du, also, ne, also es gibt auch mehrere von den Etablierten, die ich da auf jeden Fall sehe. Also wenn du einen Dildo in die Mitte legst, kommt Katja Krasavitscher auf jeden Fall und gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der immer und überall ist. Ja, also wenn Philipp Amthor da ist, hat Katja Krasavitscher auch gesagt, mit dem wird sie einmal. Also, gab es nicht mehrere, mit denen sie schlafen wollte? Alle außer von aber der nicht, AfD. Aber genau, aber nicht, ja, auch aus der CDU und CSU war es, glaube ich, nur er. Also wenn er da ist, kommt sie. Nein, es war doch dieser von den Grünen, mit dem sie... Ja, aber aus CDU und CSU war es, glaube ich, nur er. Okay. Ja. Und das ist ja sehr wahrscheinlich dann in dem Moment, wäre es zumindest die CSU, die das Festival veranstaltet. Also ich erwarte auch, da auf jeden Fall nominiert zu werden für den Lästerschwestern-Podcast. Es muss dann auch... Ja, es ist ein YouTube-Festival, David. Wir sind raus. Dann müssen wir mal wieder, pass auf, wir machen einfach mal wieder ein Video irgendwann, ja, und dann geht's los. Keine Videos mehr machen kann, ist eigentlich eine geschmacklose Überleitung. Ich das weiß. Ist eine sehr geschmacklose Überleitung. Ja. Ich mache sie jetzt einfach. Ethika ist ein Thema, das haben wir letztes Mal nicht besprochen. Ich glaube, wir hatten sogar, Ethika hatten wir letzte Woche eigentlich schon mal drin, da haben wir noch drüber gesprochen, dass er verschwunden ist. Ist ein YouTuber, der war relativ klein noch im direkten im Verhältnis Vergleich mit anderen, hat ganz viel über Gaming gemacht und ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen durch so, wo er hat zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal mal ein Porno hochgeladen. Und hat aber dann, eigentlich von sich und oder von jemand anderem? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nur einen Porno, irgendwas. Und hat dann, nachdem es dafür Stress gab und ich glaube der Kanal auch gesperrt wurde, hat er dann Nachrichten geschrieben, wo er immer wieder gedroht hat, er bringt sich jetzt um. Also es ist in der Vergangenheit immer wieder Thema auch gewesen. Er hat, glaube ich, sogar auf dem Kanal auch mal darüber gesprochen, dass er depressiv sei. Und dann ist der vor... Auf Twitter auch. Also es ist mehrfach sozusagen, auf jeden Fall gab es Warnzeichen. Also, und da haben auch aus der Community Leute reagiert. Und in einem Fall war dann sogar mal die Polizei bei ihm zu Hause, um so einen Wellness-Check zu machen, um zu gucken, ob es ihm gut geht. Und wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass er verschwunden war. Und wirklich an dem Tag, in dem der Podcast hochgeladen wurde, ist dann klar gewesen, er hat sich von der Brücke gestürzt und ist dabei ums Leben gekommen. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls es euch nicht gut geht oder ihr in irgendeiner Form Gedanken dieser Art habt, holt euch Hilfe. Das Ding ist, warum wir heute darüber sprechen, also jetzt mal abgesehen von der Geschichte, so schrecklich sie auch ist, ist natürlich wieder das übliche Ding. Du hast auf YouTube die Flut an Videos und Artikeln, auch sogar in klassischen Medien gehabt, die sich dann darauf stürzen. Jemand ist aus der Szene umgekommen. Richtig krass war aber eine Sache, die drehte sich um Keemstar. Den werdet ihr jetzt nicht kennen, aber der hat einen Kanal in den USA, der heißt Drama Alert. Ist relativ bekannt, relativ auch berüchtigt, sehr groß geworden. Er ist im Grunde der amerikanische Herr Newstime. Herr Newstime ist bei uns in Deutschland jemand, der im Grunde nur über YouTube-Drama berichtet, wenn mit Klicks zu rechnen ist und sich auf solche Themen stürzt. Und das macht Keemstar aber nochmal in mehr eklig. Also der ist so eine richtige Bitch, möchte ich sagen. Obwohl Bitch ein... Ist das richtige Wort? Ich würde sagen, der ist einfach ein ganz schlimmer Mensch. Der ist also ein richtiges Arschloch. So, also der hat, auch in dem Fall ist es jetzt so, dass Keemstar, nachdem Etika gestorben ist, so Sachen gesagt hat wie, oh Mensch, wir stehen alle zusammen, und hat irgendwie einen Spenden-Account gestartet. Also hat auf jeden Fall jetzt hinterher sich ganz anders gezeigt als vorher, denn vorher, das ist das Krasse. Er hat immer wieder gegen ihn geschossen. Also immer wieder in diesem. Also gegen ihn geschossen, das zeigt, glaube ich, nicht das, was da vorgefallen ist. Ja, er hat mehrfach was ihn attackiert, und dann hat er eine Sache gesagt, die darfst du ganz kurz machen. Also es gab zum Beispiel mal einen Fall, wo eben diese Polizei bei ihm zu Hause war und wo er wirklich Anzeichen von irgendwelchen mentalen Problemen hatte. Also wo er wirklich irgendwie behauptet hat, er wäre der Antichrist und also wirklich so psychische Störungen offensichtlich irgendwie hatte. Und was hat er stattdessen gemacht? Hat gesagt, ja, der faked das doch alles nur für Aufmerksamkeit. Da hat er irgendwie mit ihm auch telefoniert, irgendwie auch in einem Video. Dann hat er irgendwie dieses Telefonat beendet, weil er ihn halt die ganze Zeit irgendwie so attackiert hat. Und dann gesagt so, ja, er hat jetzt nur aufgehört und gerage-quittet, weil ich ihn als Weichling bezeichnet habe, dass er irgendwie halt nicht mit seinen mentalen Problemen irgendwie anscheinend umgehen kann. Hat dann sowas gesagt wie, weil er meinte dann irgendwie, also der Ethiker meinte irgendwie, er würde in einer Simulation leben. Und dann meinte er zu ihm, ja, wenn du in einer Simulation lebst, dann spring doch einfach von der Klippe und bring dich um. Und jemand, der solche Sachen gesagt hat zu jemandem, der sich dann tatsächlich am Ende umgebracht hat, indem er runtergesprungen ist, tut jetzt so als so, oh, das ist mein bester Freund gewesen, so traurig, schade. Schwingt sich jetzt auf zu jemandem, der auch diese Welle der Trauer und Empörung nutzt, um wieder für sich selbst zu machen. Ja, aber wie viel Hass ist auf den jetzt rübergeschwappt? Weil das wird ja sicherlich einigen Leuten aufgefallen sein. Das kriegt der halt generell ab, das muss man dazu sagen. Also der Typ steht immer, der hat ganz viele Follower, aber ich glaube 50% der Leute folgen dem auch nur, um ihn zu haten, um ihn zu disliken. Also der ist nämlich auch einer, im Gegensatz zu unserem deutschen Herrn Newstime, bei dem das ähnlich ist, der auch immer so, wo der Balken Dislikes und Likes sich irgendwo in der Mitte trifft, der dann in seinen Videos richtig rumbrüllt. Also ich kann mir schon vorstellen, wie er das gesagt hat. Er sitzt da, ja, dann bring dich doch um und stürzt dich von der Klippe. Also so sitzt der dann da, und deswegen ist der sowieso schon jemand, der viel Hass abbekommt. Jetzt hat er halt insbesondere viel abbekommen, weil die Leute sagen, die haben diese alten Sachen halt ausgegraben. Das mag ich tatsächlich am Internet in solchen Situationen, dass dann die Gerechtigkeit immer wieder auch ausgegraben wird, weil Leute sagen, Moment mal, damals, ich erinnere mich. So, das finde ich schon schön, dass es diese Leute gibt. Aber er ist so einer von diesen, wie sagt man, diese Desaster-Touristen oder so? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Es war nicht der einzige Kanal, der sowas gemacht hat. Ich würde ihn jetzt gar nicht namentlich nennen, aber es ist noch ein anderer Kanal, der auch im Reddit aufgepoppt ist. Von so zwei Typen, die waren da, weil sie tatsächlich wohl irgendwie so behauptet hätten, sie würden die Selbstmordnotiz von ihrem Bruder lesen oder sowas. Und das war aber einfach irgendeine Notiz, die sie halt im Internet gefunden haben, die halt irgendwie emotional war, und haben halt so ihre Zuschauer da irgendwie so emotional manipuliert. Die haben eine Etika Ouija Board Challenge gemacht. Also haben versucht sozusagen Ouija Board. Also mit diesem, gibt es in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so groß, aber in Amerika ist das so ein Ding, wo du halt so Gläserrücken drauf hast. Genau, und dann rückt sich das Glas und dann kommuniziert ein Geist aus dem Jenseits mit dir. Bist du gerade hier im Raum, Etika? Und dann geht das Ding auf Ja oder Nein. Genau, ja. Von alleine. Und das ist einfach das ist so eine ist geile Art und Weise, Content zu machen. Ne? Oh. Ja. Wow. Und dabei kam was raus? Das weiß ich nicht. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir dieses Video anzugucken. Ja, du hast dir nicht deinen Klick geschenkt. Das auch, ja. Aber alleine, dass du das machst, also es gibt so viele ekelhafte Menschen auf YouTube, ja, die alle von Markus Söder möglicherweise den Preis geschenkt bekommen. Aber das ist ja auch ein bisschen so die Kritik von dem Ethiker, heißt der? Dass er ja sagt, dass Social Media mitschuld war oder ist an seinen psychischen Problemen. Und das war jetzt in London oder in Großbritannien Anfang des Jahres ein ganz großes Thema, Social Media und Selbstmord sozusagen in Verbindung. Weil da ist ein Vater halt an die Presse getreten und hat Instagram und Facebook mitverantwortlich gemacht für den Tod seiner Tochter. Ja. Die war, glaube ich, 14, als sie sich umgebracht hat. Und dann haben die Social Media Kanäle von ihr gecheckt, und aber die hat halt ganz viel... Wegen Mobbing? Nee. Nee. Also die hatte ganz viel Content konsumiert, die mit Selbstmord zu tun hatten. Mhm. Also deswegen nur Mitschuld. Also die hat da halt so viel konsumiert. Anderen, denen es schlecht ging, die geschrieben haben, dass, was sie jetzt machen und wie sie es machen und was weiß ich. Ja, da und, Foren, wo die sich zum Teil treffen. Genau, und sogar Instagram-Konten. Die sind halt alle privat, aber da, also... Genau, und die haben, auch, so Codes, wie die das dann doch finden, weil Instagram hat dann, oder Facebook hat dann natürlich gesagt, wir werden diese suizidverherrlichenden Bilder alle runternehmen und so weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie schnell können die da reagieren? Und ein Blatt hat dann auch quasi einen Test gemacht und Fotos halt gemeldet und dann nach 4 Wochen geguckt und die waren halt auch alle noch drauf. Na, sie kommen halt auch immer wieder online, gerade wenn diese Konten privat sind, ist es, glaube ich, unheimlich schwer, da so ranzukommen. Ja. Also ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Elemente, die da mit reinspielen. Auf der einen Seite hast du dieses, also generell die Frage, was macht Social Media mit uns als Gesellschaft oder auch als Privatperson davon, das wird ja immer wieder angesprochen, das ist einmal diese Sucht und dann, dass man irgendwie vielleicht keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr hat, weil man die ganze Zeit nur an seinem Handy klebt oder dass man eben, wenn man zum Beispiel auf Instagram durchscrollt, eben nur die schönen Bilder sieht und nicht die Schattenseiten und die depressiven Momente von anderen Menschen vielleicht und denkt so, wow, alle Menschen haben so ein tolles Leben und ich nicht. Und das geht ja selbst irgendwie erfolgreichen Travel-Influencern so, die den ganzen Tag auf Bali unterwegs sind und dann so, oh Gott, aber der andere ist jetzt in Tokio und das ist viel schöner. Mhm. Also ich glaube generell so dieser, und dann natürlich diese Sucht nach Likes und Anerkennung und dass du das dann vielleicht nicht bekommst. Und ich glaube gerade bei vielen Influencern sehe ich das auch einfach als Gefahr, genauso wie man das bei irgendwelchen Teenie-Stars auch schon in der Vergangenheit ja ganz oft erlebt hat, dass du halt in einem ganz jungen Alter super viel Geld, super viel Anerkennung bekommst, eigentlich auch nichts hast, worauf du zurückfallen kannst, was in irgendeiner Weise vergleichbar ist. Und dann ist das vielleicht eines Tages weg. Und bei jemandem wie Etika gab es ja Momente, wo er Konto gesperrt. Genau, wo er Probleme hatte mit seinem Account und halt nicht wusste, okay, kann ich diese Karriere jetzt weitermachen? Habe ich vielleicht auch durch mein eigenes Tun das gerade alles verbockt und meine Follower irgendwie weggestoßen? Das große Problem ist ganz häufig so, weil du in einem sehr jungen Alter zum Teil mit sehr viel Hass und so konfrontiert wirst. Und was ich immer meistens sage, ist, dass das fast noch größere Problem ist, dass du mit sehr viel undifferenziertem Lob konfrontiert wirst. Also du hast ja ganz viele, also was macht das mit so einem jungen Influencer, wenn du die ganze Zeit nur hörst, du bist der Geilste, dein Content ist der Beste, du bist der Klügste, der Schönste, was auch immer, und du dann irgendwann nicht mehr differenzieren kannst und du siehst das ja immer wieder. Warte mal, David, willst du mir sagen, ich bin nicht der Hübscheste? Du bist der Schönste, Robin. Du bist wirklich der Schönste. Okay, puh. Beruhige dich. Beruhige dich. Konkraft, da ist nichts gegen dich, kann ich nur sagen. Ich glaube halt, dass das halt immer wieder dann dazu führt, dass Leute dann auch, wir haben ja in Deutschland ein paar Fälle gehabt, wo Influencer tatsächlich auch daran zerbrochen sind schon, an diesem Ruhm und auch damit nicht umgehen können, wenn der Ruhm nachlässt dann plötzlich. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem Psychologen, der hat gesagt, im Gehirn löst das quasi das Gleiche aus, wie wenn man jemandem eine Ohrfeige gibt. Also dieses Schmerzgefühl, dass irgendwas wegbricht, wo du dir dein ganzes Selbstwertgefühl, weil viele sind ja dann auch nichts anderes, wenn sie so jung damit anfangen. Das löst halt irgendwie das Gleiche im Hirn aus. Ich sage euch, wenn diese ganze YouTube-Blase möglicherweise wirklich irgendwann platzt, dann haben wir in 2 Jahren in diesen ganzen Vorräumen bei dem Psychologen sitzt halb YouTube Deutschland und wartet auf den nächsten Termin. Tatsächlich ist es ja jetzt schon so, dass Psychologen viel mehr gesucht werden, weil der Bedarf ja sowieso eh schon wegen unserer Gesellschaft viel, viel mehr ist als vor ein paar Jahren noch. Und ja, weil auch offen darüber gesprochen wird. Ich glaube, das ist auch was Positives. Also, dass nicht, dass das so rüberkommt, als wäre es schlecht, zum Psychologen zu gehen, sondern dass es auch was Tolles ist, dass mehr Leute eben sich realisieren. Aber es werden auch viel, viel mehr Psychopharmaka ausgegeben. Das ist wiederum eine andere Sache. Um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen. Wie ist das? Sein Kanal wurde gesperrt, weil er über seine suizidalen Gedanken gesprochen hat? Also jetzt inzwischen, der Kanal war ja inzwischen zeitlich offline, beziehungsweise oder auch Videos waren offline. Ich denke mal, weil YouTube sich da natürlich auch selber schützen will und sagen, wir wollen jetzt nicht solche Videos. Nee, du meintest doch das mit dem, der wurde gesperrt am Anfang, weil er da ein Porno hochgeladen hat. Meine Frage war, ob YouTube dagegen vorgeht, wenn YouTuber ungefiltert über Suizidgedanken sprechen. Alleine nicht? Wenn Sachen gemeldet werden, auf jeden Fall. Also YouTube ist aber tatsächlich, glaube ich, jetzt weniger zum Schutz der Leute, sondern mehr aus, also das ist sicherlich auch Leuten bei YouTube wichtig, das möchte ich damit nicht sagen, aber sondern mehr sozusagen, weil es halt nicht werbefreundlich ist. Also du willst damit ja nicht unbedingt in Kontakt gehen, ja, und dann hast du auch eine gewisse Verantwortung als Plattform. Weil eben doch die Frage im Raum steht, ob man rechtlich irgendwie belangt werden könnte. So. Also ob dann eben eine Mittäterschaft oder wenn warum hat YouTube nichts dagegen gemacht? Ja, das würde ich halt ganz wichtig finden. Also YouTube hat halt immer diese Einstellung, über die man sich streiten kann, aber das ist eine sehr amerikanische Ansicht, dass sie halt sagen, das Wichtigste bei uns ist Freedom of Speech, so, dass halt irgendwie alles diskutiert werden kann, und dann gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass halt Leute geschützt werden. Und natürlich ist das so ein bisschen im Konflikt manchmal, weil manchmal musst du sozusagen die Freiheit von anderen Leuten, sich zu äußern, einschränken, um wiederum andere Gruppen zu schützen. Und das fällt ihnen oft schwer. Und dann ist die Frage, sowas wie über Selbstmord zu reden, wo hängt diese Grenze auf? Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass diese Videos eigentlich immer, egal, auch wenn es was Positives ist, und man einfach drüber sagt, so, hey, hier sind Hilfe-Hotlines, passiert das ganz oft, dass die Videos halt zumindest entmonetarisiert werden oder vielleicht auch nicht mehr so viel vorgeschlagen werden. Bei Twitter ist es nämlich zum Beispiel so, weil es ist ja, macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn jemand jetzt bei YouTube einen Schrei nach Hilfe irgendwie macht und sagt, ich habe Selbstmordgedanken. Das wäre ja irgendwie krass, wenn die es einfach löschen würden und dann nichts machen würden. Bei Twitter ist das so, wenn jemand dann jetzt ganz offen dahin schreibt, ich bringe mich jetzt gleich um, die haben ja diese dann so Schlagwörter, dann schaltet schon jemand ein und dann, also es, die schaffen es wahrscheinlich nicht immer, aber es gab ein paar Fälle, wo jemand sowas geschrieben hat und dann haben die Behörden eingeschaltet worden und haben das quasi gestoppt. Also das ist schon so, dass da jetzt so eine Sensibilität ist, aber ja. Auch bei Ethica war das ja so, dass da die Polizei zumindest von der Community her mal hingeschickt wurde. Ja, aber so, ob das bei YouTube tatsächlich selber passieren würde, ich hatte neulich erst wieder so einen Fall, wo das war nicht gegen mich selbst gerichtete Gewalt, aber da hatte ich einen Kommentar unter meinem beliebten und berühmten Sonic-Video. Da habe ich ein Videospiel, das ich nicht mag, angesprochen und sage so, ich mag das Videospiel nicht. Und darunter kriege ich immer noch Kommentare täglich, wo neulich auch einer dabei war, der meinte, ich wünsche dir, dass dir jemand auf der Straße die Beine bricht. Und ich dachte, normalerweise lösche ich halt alle Beleidigungen, aber das sind so Sachen, weil in den YouTube-Richtlinien steht, dass Gewaltandrohung oder auch eigentlich schon allein Diffamierung oder Beleidigung ist nicht erlaubt. Aber das stimmt nicht. So, das wird immer wieder durchgehen. Kannst du einreichen, wie du willst. Da kommt dann immer wieder zurück, da haben wir jetzt aber nichts gefunden. Und in dem Fall dachte ich, ja, okay, das ist jetzt aber ganz klar Gewaltandrohung, auch wenn der Typ natürlich wahrscheinlich 11 ist und zu Hause sitzt und Mutti pflügt ihm gerade den Brei in den Po ein. Aber ich habe das eingereicht und dann kam dann auch zurück, nö, also da haben wir nichts festgestellt. Und ich dachte so, wenn sowas schon irgendwie nicht mehr gesperrt wird, obwohl du es händisch zur Überprüfung einreichst, wie ist das wohl bei Sachen, wo es dann halt wirklich eben auch so Sachen, wo in den Videos suizidale Gedanken geäußert werden. Und mir ging es jetzt gar nicht um Hilfeschrei, sondern einfach darüber, dass sie, ihr habt doch diesen einen YouTuber, über den ihr immer redet, der auch psychische Probleme hat. Ach, Miguel Pablo. Miguel Pablo, ja. Oder meinst du Lyant? Nee, Miguel Pablo. Und wie das ist, wenn die über ihre eigene Krankheit in einem Zustand reden, wo sie halt krank sind und das alles ungefiltert nach draußen senden. Ja, der Typ hat das ja auch. Also da ist ja auch niemand eingeschritten. So, das ist ja, der lädt ja dann einfach fleißig hoch. Der hat ja eine Badewanne. Also es ist so ein, ich glaube, wie alt war der? 18 oder so? Der liegt in der Badewanne, umgeben von Alkohol und hat sich ins Gesicht tätowieren lassen. Ja. Und also jeder normale Mensch sagt dann so, nee, dieses Video, da guckt man nochmal drüber, aber es ist halt so. Ich glaube, das Problem, vor dem YouTube als Plattform steht, ist einfach, es ist halt einfach viel zu viel Content, es sind viel zu viele Kommentare, manuell überprüfen kann das sowieso keiner, du musst dich halt auf die Community verlassen und da geht das dann natürlich dann irgendwann an Menschen, aber das sind natürlich auch Menschen, die halt tausende Kommentare wahrscheinlich am Tag manuell durchgucken müssen, tausende Videos angucken müssen am Tag und da halt dann auch Entscheidungen treffen müssen, die im Zweifel ja einfach, sind da vielleicht ein, zwei Personen, die da drüber gucken oder vielleicht auch mehrere, aber es ist natürlich jetzt nicht, als würde sich die Geschäftsführung da hinsetzen und sagen so, das Video mit Millionen von Views, das halten wir jetzt für fragwürdig und das geht ja auch gar nicht und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Problem von diesen Plattformen, das muss irgendwie sich selber regulieren, weil es ist einfach auf so einer Skala, dass es gar nicht mehr geht. Und da kann, YouTube macht ja da ganz viel, indem sie zum Beispiel, jetzt gab es so einen Fall mit Pädophilie, mit Kindern, und da haben sie gesagt, okay, wir machen es einfach, unsere Lösung ist halt einfach die, wir können das nicht moderieren, wir deaktivieren einfach alle Kommentare unter Videos, in denen Kindern vorkommen, weil das können wir erkennen. Wir können erkennen, ob da ein Kind drin vorkommt. Und wir können erkennen, ob jemand über Selbstmord redet und können dann dafür sorgen, dass dann vielleicht ein Hilfehinweis auftaucht oder so. Jetzt zum Beispiel bei Videos von Funk, kommt jetzt auf YouTube der Hinweis, das ist Teil des öffentlich-rechtlichen Angebots. Und wenn das Video von, das nicht halt Russia Today ist oder sowas, dann steht da halt, dass das vielleicht nicht so eine glaubhafte Quelle ist. Mhm. Und das sind so Schritte, die sie machen, die auch in eine richtige Richtung gehen, weil du kannst halt, also meiner Meinung nach kannst du dem Unternehmen zumuten, diverse Dinge zu tun und zu verbessern, aber du kannst halt nicht erwarten, so, okay, ihr müsst jedes Video gecheckt haben und jeden Kommentar gelesen haben, weil das ist halt, also die Art und Weise, wie das Internet funktioniert, macht das halt nicht möglich. Und das sind halt auch so Sachen, die, glaube ich, so in Artikel 13 oder auch so eine Debatte, wo eine Annegret Kramp-Karrenbauer wir müssen irgendwie die Meinungen zensieren und so weiter, überhaupt nicht verstehen, wie das Internet als solches funktioniert und dass du halt, um so eine Plattform zu erschaffen, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, eine Stimme zu bekommen, du gleichzeitig halt dann auch Sachen zulassen musst, die sicherlich die Geschäftsführung bei YouTube auch persönlich nicht geil findet, aber sich halt selber entscheiden, also wie können wir das denn überhaupt entscheiden? Ist ein super schwieriges Thema. Super schwieriges Thema. Generell YouTube, ich weiß nicht, wie seid ihr denn, was den Gossip auf YouTube angeht? So, Laura, du bist gerade ziemlich deep drin, ne? Mhm. Also welche Lieblings-YouTuber, zähl mal deine Top 3 Lieblings-YouTuber auf. Ohne Rob Bubble und Behind. Ach, das seid ihr? Ja, sind wir. Ich habe keine Lieblings-YouTuber. Aber du wirst doch einen kennen. Ich kenne ja jetzt Rezo. Habe das eine Video ganz anschauen müssen. Gut, Paulina. Paulina kennt vielleicht ein paar mehr. Deine den Miguel Pablo. Ich glaube, hast Top, ja schon deine Top 5 Lieblings-YouTuber. Das ist schwierig. Ich mag natürlich alle Angebote von Funk. Oh Gott. Ja. Nein, ich kenne natürlich einige, aber manche Namen möchte ich nicht mal aussprechen, weil das alles YouTuber sind, dessen Angebote ich verachte. Gut. Apropos Angebot verachten, Tanzverbot. Wahrscheinlich in deiner Liste ganz oben mit dabei. Das war diese Woche, ich habe es nicht mal richtig mitbekommen und auch nachdem du es mir erklärt hast, Robin, habe ich gedacht, was ist denn das schon wieder für ein Kack? Ich habe es auch nicht verstanden bisher. Ich habe es nicht verstanden. Also, willst du es erklären? Ich erkläre es. Also, Tanzverbot ist jemand, der wir bis heute uns nicht sicher sind, wie viel davon bewusst quasi, weil er weiß, dass er lustig ist und dass es funktioniert, quasi so eine Persona ist und wie viel davon einfach er als Mensch tatsächlich ist. Die Too Long Didn't Read-Fassung ist, er sitzt zum Teil wirklich nur im Bademantel, aber sonst nix in seinem dicken Gaming-Stuhl und isst, also er macht so Ess-Challenges, geht aber auch gerne einfach zu Lidl, kauft Essen ein, zeigt dann hier, das ist mein Einkauf, da ist dann so billige Frikadellen drin und die holt er dann raus. Manchmal redet er nur, manchmal schimpft er über Menschen, dann ist er, weil er bei McDonald's nicht rechtzeitig rangekommen ist oder an der Kasse von Netto zu lange warten musste, manchmal beleidigt er andere YouTuber, das ist sein Content. Wie also, viele Abonnenten hat er so? Ich glaube, 600.000 mittlerweile. Genau. Am Anfang war es nur Hass, also da haben sich nur Leute bei ihm eingefunden, weil sie ihn haten wollten. Mittlerweile ist er zur Kultfigur geworden, hat einen eigenen Pornhub-Kanal. Wo er Pornos reviewt, also er guckt sich halt Pornos an und sagt dann so, ja, finde ich geil, ist realistisch. Aber guck mal, da steckt er jetzt gerade den Pipi rein. Ja. Er kann das auch beurteilen. Okay. Also wir hatten ja auch, der hat richtige Sextipps rausgehauen, da wo selbst Robin noch sagte, Moment mal, das schreibe ich jetzt auch mal. Genau, auf jeden Fall, der ist reingelegt worden. Er hat ein Video online gestellt und das hat sofort für ganz viele Dislikes und Hate-Kommentare gesorgt. Er hat nämlich ein Interview mit Dieter Bohlen gemacht, so ungefähr 6 Minuten lang. Interviewt er, fragt ihn halt so ein bisschen Fragen, die für seine Community spannend sind. Stellt sich raus in den Kommentaren, das war gar nicht Dieter Bohlen, das war nur so ein Double. Ja, jemand, der halt so aussieht und auch sich so ein bisschen so anhört, aber offensichtlich für jeden, Dieter Bohlen mal gesehen hat, sozusagen nur eine Imitation ist und nicht der echte. Also wirklich offensichtlich. Also wenn du jetzt diese Plastikflasche vor den Bildschirm setzt, kann die, glaube ich, selber noch erkennen, dass das ein Double war. Also nichts hat da gepasst. Selbst die Stimme ist, also er hat so diesen typischen Slang nachgemacht, aber nichts hat da gepasst. Ja. Die Größe nicht, die Haare nicht, die auch die Art, die Stimmfärbung nicht. Also ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Auf jeden Fall hieß das Video halt Interview mit Dieter Bohlen. Und die Leute haben Tanzverbot wüst dafür beleidigt, was ihm einfällt, solches Clickbait zu betreiben, weil es ja offensichtlich Dieter Bohlen ist. Also ich dachte mir die ganze Zeit, als ich es gelesen habe, als noch gar nicht klar war, dass es fake war, dachte ich halt so, lustiger Gag, aber halt nicht wirklich lustig geworden. Aber den zieht man dann auch nicht 10 Minuten aber, durch. Ja, 6 Minuten. Aber warum 10 sozusagen? Minuten. Nee, das Video ist 6 Minuten lang. 10 Minuten. Nee? Warum? Bei mir waren es 10. Bei mir 12. Warum sozusagen sich die Community sich da so drüber aufregt, anstatt einfach zu sagen, okay, ist ein Gag, der nach hinten losgegangen ist. Aber es gab auf jeden Fall einen riesigen Shitstorm, bis dann der Twist kam. Ja, Tanzverbot tweetet, er wurde reingelegt. Oh, oh nein. Ja, und alle direkt erstmal so, ach, das glaube ich dir nicht, das merkt doch jeder sofort, dass das nicht Dieter Bohlen ist. Der nächste Schritt war dann, er rechtfertigt sich in einem weiteren Video dafür, wie es dazu kommen wurde, konnte, dass er reingelegt wurde. Und dann kam der richtige Twist. Er hat das ja alles nicht gewusst. Also er ist ja dahin und er hat sich gefreut, endlich mal ein Interview mit Dieter Bohlen, seinen großen Helden, den er nicht mal erkennt, wenn er vor ihm steht. Ich meine, ich denke mir dann auch so, manchmal kann es ja sein, dass du aus Aufregung denkst so, ja, übersehe ich jetzt einfach mal, ne, Angelina Jolie steht vor mir und dann ist es aber nur Angela Merkel, habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das sozusagen in dem Moment passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis zum, ich schneide das Video oder lade es hoch dann passiert. Hoch. Nee, oder dass man da nicht nochmal jemanden fragt, hey, kannst du das mega mal angucken? Mega geil. So, jeder kann mega geil sagen und ist deswegen kein, warte mal, nicht Dieter Bohlen. Haben wir gerade Dieter Bohlen hier live im Studio? Hallo, ey Robin, mega geil, dass ich jetzt hier sein darf. Auf jeden Fall kam dann der Twist, und zwar ein YouTube-Kanal namens Star Talking, der Kennt keiner wirklich außer Robin. Ich kannte den tatsächlich, weil der hat mich irgendwann auch schon mal interviewt. Ich bin ihm auf jeden Fall schon mal begegnet. Das ist jemand, der ist irgendwie seit 6 Jahren, der hat die 7 Jahren... Die großen Stars hat der Robin. War der schon mal unterwegs und ich der ist auf jeden Fall lange in dieser YouTube-Community schon dabei und hat aber nie wirklich so den Durchbruch gehabt, obwohl er tatsächlich relativ große Kanäle und auch A-List-Promis, deutsche Promis. So. Also ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt halt so jemand, der sieht aus, als wäre er gerade 11 geworden und interviewt dann A-List. Ja, Bushido. Wer ist denn eigentlich Bushido? A-List? Ja, also deutsche Bushido Promis. Schon, ja. So, ne? Also die Promis, die in Deutschland bekannt sind. Ja. Helene Fischer. Genau. Es ist ein bisschen so wie das, was Christoph Krachten halt gemacht hat, vor 10 Jahren und dann nach mit 2 Blitzen, Jahren gemerkt, also dass das nicht mehr cool ist und das macht er halt bis heute. Dass es nicht funktioniert. Also Interviews funktionieren aber generell nicht auf YouTube. Also das nicht diese Art der Interviews, ja. Hot Ones oder so, das funktioniert schon, aber das jetzt eher weniger. Und auf jeden Fall hat der quasi so 1:1 das Video nachgemacht von Joko und Klaas, wo sie dieses Gosling-Gate-Ding bei der goldenen Kamera gefilmt haben. Also quasi auch das mega ein Interview mit sich selbst. Mega süß, also er weil er guckt so an der Kamera vorbei. Und interviewt und sich selbst, wie er das denn geschafft hat, diesen genialen also, ja, und also da habe ich mir gedacht, wie kriegt man denn so jemanden geprängt? So, und dann, also der Tanzverbot, der will ja bestimmt mal ein Interview haben, aber der kriegt ja kein Interview mit Dieter Bohlen. Also habe ich das einfach gemacht. Und dann zeigt er sich, filmt er sich selbst, wie er die Webseite der Agentur irgendwie, mit dem er ihn also angeschrieben hat. Also 1:1 das gleiche, was bei Joko und Klaas Ding. Er hat so eine Künstleragentur quasi, hat ihn dann angeschrieben, den Tanzverbot. Und ich glaube, also es hätte er sich sparen können, denn wenn Tanzverbot eine E-Mail bekommen hätte, ey, ich bin Dieter Bohlen, ich will ein Interview mit dir, dann hätte der gesagt, na klar, Dieter Bohlen, das mache ich auf jeden Fall. Und da ist doch Tanzverbot egal, ob eine Künstleragentur ist. Auf jeden Fall hat der dann auf den Sack bekommen, was ich auch mega, also weil entweder du findest den halt, also du findest das halt cool, dass jemand das so hingekriegt hat oder du glaubst halt nicht, dass es passiert ist oder es ist dir halt einfach egal, aber die Leute haben ihn wirklich so, das hättest du hinterher auflösen müssen. Der arme Tanzverbot. Du hast ihn voll ins Messer laufen lassen, dass er das Video auch noch hochgeladen hat, das geht überhaupt nicht. 60% Dislikes und wir sitzen jetzt da und denken, was zur Hölle ist das los? Denn schon das wieder? Hört sich an, als ob das alles ein mieser Witz wäre. Ich glaube auch. Also ich kann mir nicht vorstellen. Guck mal, das Video ist bei Tanzverbot immer noch online. Er hat ein Instagram-Foto hochgeladen mit Dieter Bohlen zusammen. Auch das ist noch online. Wir sind fest davon überzeugt, dass es eine Absprache mit diesem Star-Talking-Typen ist. Die haben beide unglaublich davon profitiert. Ja. Wir haben es nachgeguckt, dieser Star-Talking-Kanal hat jetzt mehr Abonnenten gemacht. Zum letzten Mal, dass er so viele Abonnenten in einem Monat gemacht hat, war in 2016. Also der hat wirklich davon profitiert. Tanzverbot hat davon auch profitiert. Dass dieser Bullshit so eine Traktion bekommt, dass wir uns hier genötigt fühlen, weil wir Lästerschwestern werden ja erst aktiv, wenn etwas so richtig schön wehtut und darüber reden. So, weil also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Müll so hochkochen kann, weil es auf Twitter voll das Ding war und ganz viele Leute geschrieben haben, oh, darüber müsst ihr berichten, weil wir haben das immer so, dass auf Twitter uns die Leute dann schreiben, redet mal darüber, macht mal dies. Habt ihr das eigentlich auch, dass Leute, wenn Leute sterben, dass sie dass dann auf Twitter die ständig. Leute sagen? Ständig. Twitter ja gar meine nicht. Meine Oma ist tot, könnt ihr darüber mal berichten? Wir sind auf Twitter tatsächlich komplett tot. Bei uns kann man nur über Instagram aktiv werden oder über unsere Facebook-Gruppe. Und da kriegen wir aber, ja, wenn was passiert, ne, wenn irgendwo ein Mord passiert, dann kriegen wir es schon direkt geschickt. Ja. Alles 5-mal. Auch wenn der goldene Handschuh im Kino kommt, kriegt man 40 Nachrichten dazu am Tag. Aber was ist eure Meinung dazu? Ist das ein harmloser Prank? Wie schon gesagt, das ist doch nicht wahr alles. Das ist doch furchtbar. Das ist einfach nur ein schlechter Witz von beiden. Und alle machen mit und alle fallen drauf rein. Ja, und ich glaube, deren größtes Ziel war wahrscheinlich dann am Ende ein richtiges Interview mit Dieter Bohlen zu bekommen. Da hat er ja jetzt zum Glück gesagt Nein. Und das habe ich dann gefeiert. Aber ja, dann hätten sie sich wahrscheinlich... Der hat sich auch dazu geäußert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, anscheinend hat der... Tanzverbot, hat dann Dieter Bohlen halt angefragt, ob der dann nicht jetzt mit dem Echten ein Interview machen kann. Und dann meinte er irgendwie da drauf, also wenn ich jetzt mit jedem YouTuber ein Interview führen kann, dann kann ich ja nichts anderes mehr. Ich glaube, und er war voll enttäuscht, dass scheinbar Tanzverbot nicht gesehen hat, dass es nicht Dieter Bohlen war. Aber wir sind ja sicher, dass er es schon mitbekommen hat. Ich glaube, das war gar nicht sein größtes Anliegen. Sein größtes Anliegen war Thema bei den Lester-Schwestern zu sein. Das hat er hier mitbekommen. Aber das ist ja eh jede Woche mit dem Scheiß, den er macht. Also, und braucht man ja, eigentlich nur auf vorne gucken. Also ich denke mir die ganze Zeit, wenn das, was er macht, nicht in gewisser Weise quasi bewusst passiert, aber dann ist das die beste Kampagne. Ich glaube das nicht, weil ich sitze immer wieder da und denke, also wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und denke, ich brauche ein virales Thema, mein Kanal läuft gerade nicht, dann denke ich mir doch nicht aus, da mache ich mal ein Fake-Interview mit Dieter Bohlen. Wer kennt denn von den jungen Kids noch Dieter Bohlen? Oder wie, also ich würde nie vermuten, dass so ein blödsinniges Fake-Interview so ein Tumult auf. Aber es muss ja jemand sein, den man jetzt nicht jeden Tag sieht. Und das muss halt einer von den Leuten sein, die in den alten Medien stattfinden. Ich glaube mal, also auch der ist so, das ist so, der ist dumm so unabsichtlich lustig. Das kann so irgendwie das auch Kotzen also, bei dieser Scheiße. Solche Sachen, wie dass er bei diesem Video, was wir neulich gesehen haben, wo er halt ein Video aufnimmt, es klingelt und er geht halt einfach raus. Dann ist er 2 Minuten an der Tür, kommt wieder rein und macht das Video weiter. Ja, und redet da genau da weiter. Also das ist so gute Comedy. Ja. Das kann nicht unabsichtlich passieren. Ich glaube das nicht. Das ist viel zu gut. Aber gleichzeitig muss ich sagen, du musst auch so krass gut kreativ sein. Aber zu der Antwort von Dieter Bohlen, ich habe das neulich mitbekommen, TwinTV sind so zwei Zwillinge, die machen Worldwide Wohnzimmer, auch einen Funkkanal, müsstet ihr kennen, ja. Habt ihr bestimmt mal gesehen. Ja. Und die wollen ja seit Ewigkeiten Thomas Gottschalk haben, weil sie ein großes Vorbild. Und Thomas Gottschalk hat dann, nachdem sie ihn mehrfach genervt haben und ihre Community auf ihn gehetzt haben, gesagt haben, schreibt den an, wir wollen mit ihm ein Interview, hat er sie geblockt bei Twitter. Und das war ein ganz großes Thema bei denen, weil ihr Vorbild sie dann einfach blockiert. Und irgendwann hat er sie entblockt und hat neulich dann mit ihnen auf Twitter geschrieben, das hatten sie geteilt. Da hat er ihnen gesagt so, hey Jungs, sorry nochmal, dass ich euch damals geblockt habe, aber ich komme trotzdem nicht zu euch in die Sendung, weil A, habe ich keine Lust und B, seid ihr für mich als alten Medienhasen auch irgendwo Konkurrenz und ich habe keine Lust, mit der Konkurrenz zu arbeiten. Aber trotzdem wünsche ich euch alles Gute. Und das dachte ich so, Alter, krass, wie ernst ist das denn? aber ehrlich, aber auch irgendwie cool von ihm, dass er das auch so sagt. Aber das fand ich gut so, zu sagen, so ihr seid die neuen jungen Wilden, das will ich nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Thema. Und zwar, es ist jetzt ein bisschen Gaming-lastig. Nee, wollen wir nicht das hier machen? Das finde ich doch gut. Ja, das meine ich doch. Das ist das Thema. Entschuldigung. Und zwar eine Streamerin in Brasilien, also die streamt auf Twitch, das ist diese Livestreaming-Plattform. Kann mich informieren. da hat... das ist, wenn das Bild gleichzeitig vor der Kamera und hinter der Kamera passiert. Tatsächlich auf Twitter was gepostet. Und zwar, wie sie so einen mechanischen... Bullen da, so ein Stier reitet, ne? So ein typisches Rodeo, so, ne? So wie man das halt macht. Und darunter hat jemand kommentiert, you can ride me any day. So, und dann hat sie drunter geschrieben, hey, ist natürlich... Was erstmal ein nettes Angebot ist. Du wärst direkt auf ange... Da hat sie, hey, natürlich gibt's immer irgendwie ein sexistisches Arschloch, was dann irgendwie direkt da sowas Ganze, so mich als Mensch dann sexualisieren muss. Zeig mal wieder, men are trash. So, und daraufhin hat ihr Sponsor... oder einer ihrer Sponsoren, oder jemand, der zumindest mit ihnen zusammenarbeitet, Razer, das ist so ein Hardware-Hersteller, die natürlich zu, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 98% als Target-Zielgruppe Männer ansprechen mit ihren leuchtenden LED-Mäusen. mit Unterbodenbeleuchtung. Vielleicht sind es auch 80%, aber ich würde sagen, es sind größtenteils Männer. haben sie ihr dann ihren Vertrag gekündigt und gesagt, sie arbeitet nicht mehr mit ihr, weil das, was sie macht, dass sie sowas sagt, wäre für sie Diskriminierung und Extremismus. Also man, das wäre viel zu extrem, also so zu generalisieren. Das war aber generell, in den Kommentaren unter diesem Ding waren ganz viele, die sie darauf hingewiesen haben, ja, du kannst doch jetzt nicht einen Mann, nur weil ein Mann das geschrieben hat, kannst du doch nicht das auf alle Männer verallgemeinern. Und generell wäre das, was sie täte, ja Hass erfüllt. Denn er hat ihr ja erstmal nur ein Sexangebot gemacht. Und da muss man doch nicht gleich mit Hass reagieren. Das war reagieren. Ja auch ganz nett. Ja, da ja. Hätte man sich ja auch mal bedanken können. Man freut sich auch über solche Kommentare. Jetzt war bestimmt auch nur einer. Wie viele von solchen Sachen kriegt ihr? Nicht so viel, weil unsere Zielgruppe größtenteils weiblich ist. Und alles, was in die Richtung an uns herantritt, wird geblockt. Tatsächlich. Ja. Also das wird sie nicht machen können, weil da wahrscheinlich ziemlich viele von diesen Gestalten bei ihr auftauchen. Ich finde es halt ziemlich übel, weil das halt auch so ein großes Unternehmen dann halt auch als Message ist. Es ist ja immer auch eine Message bei so einer Größenordnung, dass du nach außen sendest, es ist okay, dass dieses Mädel solche Nachrichten bekommt und es ist nicht nur das ist okay, sondern es ist dann auch noch okay, ihren Job zu nehmen. Ja, also vor allem, also natürlich. Also, und sie öffentlich quasi bloßzustellen. Natürlich also, hat sie überzogen reagiert, aber gleichzeitig ist es jetzt nicht so, weil dieses Men are Trash ist ja jetzt auch. Ist eher ein das Meme. Das ist ein Meme schon. Das ist nicht sozusagen so, alle Männer sind scheiße, sondern es ist mehr so ein, Männer sind ganz oft scheiße, so in die Richtung, so weil es halt, ne, guck mal, da ist schon wieder ein Mann, der sich scheiße verhält, weil es halt. Gut, sie hätte noch aufzählen passiert. Können, welche Männer denn jetzt nicht scheiße sind, aber. David Hein. Männer Trash, except. Und dann geht's los. Es bezog sich ja in dem Moment halt komplett darauf. Das ist ja nichts, was sie einfach völlig kontextfrei irgendwo hingestellt hat. Ja. Und das finde ich ganz furchtbar. Ich finde es unmöglich, weil anscheinend ja eine Frau in der Gaming-Szene schon nicht so einfach hat sie ja dann sich geäußert. Und dass sie ganz oft auf ihr Frausein reduziert wird. Und dann kriegt sie, ich will nicht wissen, wie viel bestimmt die halt so Kommentare kriegt, ja. Weil da also so viele Männer auch in dieser Szene unterwegs sind. Und dann regt sie sich halt einmal halt auf in dem Moment und übertreibt dann natürlich, verallgemeinert sie dann und entschuldigt sich ja dann auch, aber egal, dass sie dann, ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass dann die Männer oder manche Männer dann aufgestanden sind und sagen, hier ist auch Sexismus jetzt, sofort jetzt kündigen, Schluss. Das geht gar nicht. Und das macht mich einfach. Das macht mich einfach sauer, weil, und sie hat ja sogar, das Schlimme ist ja, sie hat ja jetzt sogar Todesdrohungen bekommen und dass sich dann so eine große Firma da halt auf diesen, ja und dann noch wahrscheinlich auch noch dazu aufspringt und wahrscheinlich noch mehr dann was sich ganz viele natürlich bestätigt sehen. Ja. Genau. Ja. Für mich ist es natürlich, ich sage es ganz offen, ich finde Männer Trash ist eine Sache, die ich auch nicht gerne höre. So, es ist irgendwie eine Formulierung, die braucht es genauso wenig wie alle Frauen müssen in die Küche oder so, ist genauso ein Müll. Ja. Ich finde aber als Mann kann ich sowas aushalten, dass ich auch mal irgendeinen dummen Spruch an die Backe bekomme. Das ist nämlich genau das, nämlich dieses Frauen gehören in die Küche, das sozusagen, das ist ja nicht nur ein Spruch, sondern das war mal so, dass Frauen nicht arbeiten durften. Und jetzt sozusagen so, jetzt hat mich eine Frau hat gesagt, ich bin Müll. Oh nein. Da flackert meine Maus gleich unten mit der Unterbodenbeleuchtung vor Erschreckung. Ich finde es auch völlig falsch zu sagen, man muss auf Diskriminierung oder sowas halt. Oder man muss nicht mehr mit Diskriminierung. Das ist nicht die Lösung. Aber zu dass sagen, jemand seinen Job deswegen. Ja, und vor allem ihr auch mal einzuräumen, dass sie natürlich auf sowas auch mal überzogen reagieren darf und sagen kann so, ey, das ist richtig scheiße. Ich finde das scheiße. Wer weiß, was sie sonst für Nachrichten bekommt. Diesen Frust auch rauszulassen. Ja. Gerade wenn sie eine weibliche Gamerin ist und dann wahrscheinlich zugeballert wird, dann wird es, war vielleicht der Breaking Point, wo ihr einfach mal die Leitungen durchgebrannt sind. Ja. Und ich finde, also ich glaube, dass ich finde es auch völlig okay, als Unternehmen dann zu sagen, okay, pass auf, ne, wir distanzieren uns von dieser Aussage, aber dann zu sagen, wir feuern sie, anstatt zu sagen, wir distanzieren uns da von der Aussage, aber wir distanzieren uns auch davon, dass Leute unsere Partner, unsere Talents genau so behandeln. Sexuell irgendwie hier andingsen auf Twitter, das finden wir auch nicht gut. Deswegen distanzieren wir als Lästerschwestern und die Mordlust-Damen uns jetzt hier von Razer. Ja. So nicht. Aber ganz weit. Ganz weit. Aber nur von Razer Brasilien, weil Razer Deutschland könnte uns ja sponsern. Ich finde das gut, dass du. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Finde gut. Ja, ich werde immer mehr zu dir. Ja. Das ist so. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Wir hätten jetzt noch Gaming-Themen, aber das verschonen wir euch mit. Ich möchte dir ganz kurz sagen: Ein großer Gewinn Für alle Wolfenstein-Fans und Leute und Freunde von Hakenkreuzen. Das klingt auch wieder falsch, aber ich glaube, das kannst du jetzt nicht mehr retten, egal wie du es sagst. Ja, naja, war ja auch ein Spaß. In Wolfenstein, im neuen Wolfenstein-Titel, sind demnächst Hakenkreuze zu sehen. Und das ist ein großer Sieg für auch die künstlerische Freiheit, wie ich finde. Nein. Es ist in dem Sinne, finde ich, ein Sieg, weil das nämlich, weil in der Kultur ist das nämlich erlaubt. Ne? Also du darfst das in Deutschland. Der Umkehrschluss ist eigentlich nicht, wow, geil, Hakenkreuze. Der Umkehrschluss ist, Videospiele werden damit offiziell als Kulturgüter anerkannt. Genau. Ja. Und das ist ein großer Schritt, wie ich finde. Darüber freuen wir uns. Nicht über die Hakenkreuze. Nee, weil das, ja. Aber das besprechen wir in der Sonderfolge. David freut sich auch ein bisschen über die Hakenkreuze. Und seine Hakenkreuze. Okay. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Hört euch Mordlust an. Die Folge ist jetzt online. Mit ihr bei uns seid. Ja. Genau. Hört uns, hört. Ja. hört, sag ich da. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.